Das große Trio zu Beginn des goldenen Zeitalters der griechischen Philosophie umfasst Sokrates, Sokrates' Schüler Platon und Platons Schüler Aristoteles. Um jeden dieser Männer ranken sich Legenden. Verehrer findet jeder von ihnen bis heute. In Platon vereint sich ein Ausnahmeintellekt mit einem begnadeten Schriftsteller. Er wusste, um eine Weisheit zu übermitteln, musst du sie in eine Erzählung kleiden. Seine Texte und Gedanken werden seit ihrer Entstehung in jeder Generation unterrichtet. Unzählige Menschen wurden durch die Jahrhunderte von ihnen inspiriert. Zwei seiner Stücke will ich euch erzählen. Sie leiten ohne Umwege in seine Philosophie ein. Wir wollen beginnen mit seiner Lehre darüber, welchen Weg ein wissender Mensch im Leben zu beschreiten hat. Wir beginnen mit dem Gleichnis von der Höhle. Stell dir Menschen vor, die eine unterirdische Höhle bewohnen. Auf der einen Seite befindet sich ein langer Aufgang, der aus der Höhle führt. Seit ihrer Kindheit sitzen sie hier, an Schenkeln und Hälsen mit Ketten so festgemacht, dass sie unbeweglich sitzen bleiben und nur vorwärts schauen. Ihre Köpfe können sie wegen der Fesselung nicht umdrehen. Von oben und von der Ferne her scheint das Licht eines Feuers in ihrem Rücken. Sie sehen aber nur ihre eigenen Schatten, die das Feuer an die ihnen gegenüberliegende Wand wirft. Meinst du, sie könnten andere Dinge als diese Schatten sehen? Denn schließlich konnten sie niemals ihre Köpfe bewegen. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen befindet sich ein Querweg. Längs diesem ist eine kleine Mauer gebaut, so wie es Puppenspieler vor sich haben, wenn sie ihrem Publikum ihr Spiel zeigen. Nun stell dir weiter vor, dass längs dieser Mauer Leute Gerätschaften herumtragen, die über die Mauer hinausragen. Darunter Standbilder von Menschen und anderen lebenden Wesen, die aus Holz und Stein und anderen Stoffen gefertigt sind. Auch von diesen Objekten, die auf die besagte Art getragen werden, würden die Menschen nur die Schatten sehen. Und wenn sie sich miteinander unterhalten würden, dann würden sie sich nur über diese Schatten unterhalten. Sie würden den Schatten Namen geben und all ihre Meinungen und Wahrheiten bezögen sich nur auf diese Schatten. Und stell dir weiter vor, es gäbe ein Echo, das von der Mauer käme. Glaubst du nicht auch, dass diese Menschen diesen Laut den vorübergehenden Schatten zuschreiben würden? Überhaupt, für diese Menschen sind die Schatten jener Gebilde die ganze Wahrheit und die ganze Welt. Mal dir diese Vorstellung weiter aus und bedenke, was natürlicherweise geschehen würde, wenn einer dieser Gefangenen entfesselt würde. Wäre er frei und genötigt, den Hals herumzudrehen, einmal herumzugehen, in das Licht zu sehen, er würde bei dieser Handlung doch wohl Schmerzen empfinden. Er wäre so geblendet, dass er nur die verworrenen Umrisse derjenigen Dinge erkennen könne, deren Schatten er zu sehen gewohnt war. Was würde er wohl dazu sagen, wenn ihm jemand erklärte, dass er vorhin nur ein unwirkliches Spiel von Schatten gesehen habe und dass er jetzt, wo er schon ein wenig an das Licht gewöhnt ist, dem wahren Sein schon näher sei und schon besser sehe? Was würde dieser wohl sagen? Stell dir auch noch vor, dass sein Lehrer auf die gezeigten Standbilder zeigt und ihn auffordert, den Namen dieser Dinge zu sagen. Wäre dieser wohl nicht ganz perplex? Würde er nicht wohl sagen, dass die Schatten, die er gewohnt ist zu benennen, wirklicher und realer seien als diese Dinge, die man ihm zeigt? Nimm weiterhin an, dass man diesen aus jener Höhle mit Gewalt den rauen und steilen Aufgang hinaufzöge und ihn nicht losließe, bis er an das Licht der Sonne heraufgebracht wäre. Beim Kontakt mit dem Licht der Sonne würden seine Augen versagen. Er würde überhaupt nicht sehen können, obwohl er jetzt in der realen Welt steht. Er müsste sich an die Welt oberhalb der Höhle erst gewöhnen. Zuerst würde er die Schatten der Dinge am besten erkennen. dann die Spiegelbilder der Dinge im Wasser und schließlich die Dinge selbst. Dann würde er den Blick auf den bestirnten Himmel richten und das Licht des Mondes sehen können. Er würde den Himmel bei Nacht sehen. Und schließlich wäre er imstande, auch die Sonne zu sehen. Und nicht nur Reflexionen der Sonne, sondern er würde die Sonne an ihrer ihr eigenen Stelle am Himmel sehen können. Und er würde beginnen, der Sonne nachzudenken. Meinst du nicht auch, dass er darauf käme, dass die Sonne die Urheberin der Jahreszeiten und Jahreskreisläufe ist? Dass sie die Mutter von allen Dingen im Bereich der sichtbaren Welt ist? Natürlich ist es so, dass er zuerst die Sonne sieht und danach Überlegungen über die Sonne anstellt. Stell dir weiter vor, dieser Mensch würde sich an seine alte Umgebung erinnern, an die Weisheit der Höhle und an die anderen Gefangenen dort. Würde er sich nicht doch sehr dankbar zeigen für den Lebenswandel, der ihm ermöglicht wurde? In der Höhle ehren und loben sie sich wechselseitig und sie vergeben Belohnungen für den schärfsten Beobachter der vorüberwandernden Schatten, für den, der das beste Gedächtnis hat dafür, was vor, was nach und was mit ihnen erscheint. Glaubst du, unser Mensch würde sich aus diesen Belohnungen und Ehren etwas machen oder die Höhlenbewohner für diese Ehrungen beneiden? Würde er nicht den Dichter Homer zitieren und sagen, viel lieber als Tagelöhner bei einem ärmlichen Mann das Feld bestellen und er alles in der Welt über mich ergehen lassen, als ihre Meinungen und ihr Leben zu haben? Stell dir ferner einen solchen vor, der aus der Sonne wieder herunterkommt und sich wieder auf seinen Platz setzte. Wäre es nicht ausgemacht, dass seine verdunkelten Augen es dort extrem schwer hätten? Und stell dir vor, es gäbe nun zwischen ihm und den Gefangenen, die sich niemals außerhalb der Dunkelheit aufgehalten haben, einen Wettbewerb darüber, diese Schatten zu erraten. Würde er nicht das Ziel des Spottes sein? Und würde es nicht von ihm heißen, weil er hinaufgegangen wäre, sei er mit verdorbenen Augen zurückgekommen und es sei nicht der Mühe wert, nur den Versuch zu machen, da hinaufzugehen? Und wenn er einen anderen nähme, ihn entfesselte und heraufführte, würden sie ihn nicht ermorden, wenn sie ihn in die Hände bekämen und ermorden könnten? Es ist die Aufgabe des Wissenden, hinaufzusteigen und das Gute zu betrachten. Es ist aber auch seine Aufgabe, wieder zurückzukehren, um das Leiden der Gefangenen zu teilen und ihre Ehren zu empfangen, gleich viel, ob sie es wert sind oder nicht. Er muss dabei die Gefahr auf sich nehmen, getötet zu werden. Wo immer ein Mensch der Gemeinschaft helfen kann, muss er das tun. Wahrheit befreit. Sie befreit uns von den Übeln der Lüge und der Täuschung. Die Wahrheit befreit uns vom Übel und sie führt uns zum Guten. Das ist Platons tiefe Überzeugung. Daraus leitet er ab, was wahr und richtig ist, muss unter allen Umständen gesagt werden. Gesellschaften, in denen es üblich ist, sich konventionelle Lügen zu erzählen, indem die Leute ihre Mitmenschen über ihre Gedanken täuschen und nicht das sagen, was sie wirklich denken, solche Gesellschaften werden ungerecht. Ihr moralischer Kern wird faulig. Das wissen wir aus der Geschichte. Für die Wahrheit einzustehen, auch gegen den Widerstand der ganzen Welt, auch auf die Gefahr hin, Leid auf sich zu nehmen, dies geziemt sich für einen tugendhaften Menschen allemal besser, als feige ein Teil der sich täuschenden und sich belügenden Masse zu sein. Hat jemand von euch im Höhlengleichnis den Groll über den Tod von Sokrates mitgehört? Der Tod seines verehrten Lehrers brachte einen Bruch in Platons Leben. Schon früher missfiel ihm die Athener Gesellschaft, die viel Zeit auf das Streitgespräch verwandt. Rechtsanwälte waren in Athen sehr gefragt. Jede noch so kleine Sache wurde vor Gericht gebracht. Was zählte, war Recht bekommen, überreden, sich durchsetzen. Die Wahrheit, das moralisch Richtige, das Recht, diese Werte zählten nichts. In einem solchen Klima hält es kein Rechtschaffender lange aus. Die Intrige gegen Sokrates aber, seine Verurteilung, ja, der politische Mord, gab dem Ganzen eine neue Dimension. Platon brach mit seinen Mitbürgern. Er wurde unversöhnlich. Diese Tat war unverzeihlich. Er konnte diesen streitsüchtigen Nichtswissern, diesen rechtsverdrehenden Kleingeistern nicht vergeben, dass sie den weisesten Mann von allen getötet hatten. Sokrates starb, als Platon 28 Jahre alt war. Platon hatte eigentlich den Plan gefasst, in die Politik zu gehen. Attika war ihm aber so grundverdorben, dass er sich nach Sokrates' Tod zunächst in Syrakus politisch engagierte. Er wollte dort einen idealen Staat errichten. In seiner übrigen freien Zeit schrieb er. Das tat er schon seit seiner Jugend. Als Jüngling wollte er Dichter werden. Er wollte die Menschen mit Geschichten begeistern. Dann lernte er Sokrates kennen und ließ ab von seinen Plänen. Es heißt, er habe alles zerstört, was er an Dichtung geschrieben hatte. Von seinem immensen Talent schöpfte er aber auch für die Philosophie, später. In Dialogform erstellte er großartige und tiefgründige Texte, in denen sein Lehrer die Hauptfigur war. Platon erwarb sich damit einen guten Ruf. Seine Texte verbreiteten sich über den gesamten Mittelmeerraum. Schon zu seinen Lebzeiten war er berühmt. Als er mit seinen politischen Reformideen gänzlich versagt hatte, wandte er der Politik den Rücken zu und richtete sich in Athen ein, so gut es ging. Ihm konnte in seiner Heimat im Grunde niemand etwas antun. Er gehörte zur adeligen Oberschicht. Seine Familie war eine der vornehmsten in ganz Athen. Die Linie seines Vaters lässt sich auf die Gründung des Staates in dunkler Vorzeit zurückführen. Die Linie seiner Mutter auf den legendären Gesetzgeber Solon. Daher erfuhr Platon auch die beste Ausbildung. Er besuchte Schulen in Athen und im Ausland. Einige vermuten, dass er sogar bei ägyptischen Priestern im Unterricht saß. Apropos, ein Fakt am Rande. Eine der Quellen zur Existenz des mythischen Ortes Atlantis stammt aus den Schriften von Platon. Dort wird Atlantis als eine runde Stadt mit drei Ringen und warmen Quellen beschrieben und dass sie eines Tages verschwunden sei. Er selbst erzählt, dass diese Information von einem ägyptischen Priester kommt. Diese Priester in Ägypten würden dieses Wissen seit Jahrhunderten erhalten. Als gesetzter Mann gründete er in Athen die erste Philosophenschule der Geschichte. Auf einem Hügel in der Nähe des Stadtzentrums, der Akademos hieß, gründete er die sogenannte Akademie. Diese Idee, eine Institution der höheren Bildung, pflegt man bis heute. Und noch heute nennen wir studierte Leute Akademiker. Die Akademie war ein Treffpunkt für Philosophen. Hier tauschte man sich ganz gezielt über spezielle Themen aus und traf auf Leute, die ebenfalls Vorwissen über diese Themen mitbrachten. Aus der ganzen Welt kam man nach Athen. Schulgründungen dieser Art fanden bald darauf in ganz Athen statt. Aristoteles, der in der Akademie studiert hatte und eigentlich das Oberhaupt werden sollte, gründete selbst eine Schule, den Peripatos im Lyceum. Der Philosoph Epikur aus Samos richtete seine Schule in einem großen Garten ein. Es war der Kepos. Und Zenon aus Kition machte kurzerhand die bunte Säulenhalle neben dem Marktplatz zum täglichen Treffpunkt. Säulenhalle heißt auf Griechisch Stoa. Und so war die Philosophenschule, die Stoa, geboren. Alle diese athenischen Schulen beriefen sich auf die eine oder andere Weise auf Sokrates. Und alle bestanden nach ihrer Gründung noch mehrere hundert Jahre. Es heißt, dass Platon über den Schuleingang schreiben ließ, nur Mathematiker haben Zutritt. Platon war ein studierter Mann. Ihn beeindruckte unter anderem die Philosophie von Pythagoras aus Samos. Diesen Pythagoras kennt ihr sicher in Zusammenhang mit seiner Entdeckung, dass die Quadratur der Hypotenuse eines Dreiecks immer der Summe der Quadratur der Katheten entspricht. Pythagoras, der 500 vor Christus starb, war aber auch der Gründer einer religiös-philosophischen Bewegung. Die Pythagoreer erklärten, dass die Welt in Wirklichkeit aus Zahlen und Zahlenverhältnissen bestehe. Mathematik und Logik sind der Schlüssel zur Wirklichkeit, soll das heißen. Das Buch der Natur ist geschrieben in der Sprache der Mathematik. So hat das der Physiker Galileo Galilei ausgedrückt. Allerdings lebte Galilei 1100 Jahre nach Pythagoras. Dieser Gedanke hat Platon niemals losgelassen. Die Wirklichkeit ist logisch. Er war davon überzeugt, dass wir in einem harmonischen Kosmos leben, der auf logische Weise gestaltet ist. Wisst ihr, dass alle diese Wörter griechischen Ursprungs sind? Harmonie, Kosmos, Logik? Auf Deutsch heißt Platons Vermutung: Die Wirklichkeit ist durch logische und mathematische Gesetze schon immer in einer Ordnung gewesen. Das griechische Wort Kosmos heißt auf Deutsch Ordnung. Das Gegenteil von Kosmos ist Chaos. Das griechische Wort Harmonia heißt auf Deutsch geordnetes Verhältnis. Harmonien in der Musik sind zum Beispiel Verhältnisse zwischen den Tönen und den Tonfolgen. Wir werden diesem Gedanken in der Behauptung Platons wieder begegnen, dass der tugendhafte Mensch eine Harmonie in seine Seele bringen muss. Diese Behauptung steht im Zusammenhang mit dem zweiten Gleichnis, dem Gleichnis vom Seelenwagen. Mit diesem Gleichnis soll unsere Einführung in die Philosophie Platons enden. Unser Dasein in der Welt ist die Präsenz unserer Psyche. Das deutsche Wort für Psyche ist Seele, Lebenshauch oder Lebenskraft. Seelisches erfahren wir als die Grundstimmung, in der wir leben, als der innere Antrieb, als Lebenskraft, als das, was man im Deutschen als Mut und als Gemüt anspricht, also zum Beispiel Frohmut, Langmut oder Starkmut, und auch als das, was noch fortlebt, wenn unser Bewusstsein schläft. Psyche heißt für die Griechen immer Leben und Bewegung. Für sie war klar, was sich von selbst bewegt, hat eine Psyche. Pflanzen bewegen sich von selbst, Tiere tun das und auch Menschen. Alle sind deshalb beseelt. Sie sind mit einer Psyche gewachsene Dinge. Der Mensch aber hat eine Psyche mit einer besonderen Struktur. Wir finden in uns verschiedene Kräfte, die manchmal unterschiedliches wollen und gegeneinander laufen. Manchmal zum Beispiel wollen wir etwas ganz stark in die Tat umsetzen, aber es fehlt uns dann dazu der Antrieb und der Wille. Umgekehrt fühlen wir manchmal in uns ein Begehren aufsteigen, das uns antreibt, zum Beispiel wenn wir in Wut geraten, aber es fehlt eine Überlegung. Die Wut ist dann blind. Für Platon sind solche Fälle der klare Beweis dafür, dass Überlegung und Begehren zwei Gesichtspunkte der Seele sind, die irgendwie unabhängig voneinander da sind. Diese Themen verarbeitet er im Gleichnis des Seelenwagens. In demselben Gleichnis spricht Platon auch über das gute Leben. Platon antwortet, ähnlich wie Sokrates, dass wir tugendhaft leben sollen und Tugend erwerben müssen. Mit der Tugend, fügt er hinzu, bringen wir Harmonie, eine Ordnung in unsere Seele. Unsere Seele besteht insgesamt aus drei Kräften, sagt Platon. Bringt man diese Kräfte in eine gute Ordnung, dann verschaffe man sich Charakter. Sinnbildlich stehen für diese Seelenkräfte ein Wagenlenker und seine zwei Rösser, die vor den Wagen gespannt sind. Die beiden Pferde stehen im Gleichnis für die Antriebe, die wir im Leben verspüren. Gemeint ist das, was macht, dass wir überhaupt mal aufstehen von der Couch und etwas anfangen. Du siehst einen schönen Menschen und deine Begierde lässt dich handeln. Du spürst einen Hunger und gehst los zum Kühlschrank. Du denkst, man müsse mal etwas für die Umwelt machen und gehst protestieren für eine andere Politik. Hier treibt uns etwas an, hier lodert es und hier brennt etwas in uns. Hier wird die Langeweile endlich mal zerrissen von Plänen und Absichten. Der Grund, warum Menschen einem Tagwerk nachgehen, warum sie handeln, warum sie loslegen, sei der, so Platon, weil sie, einem Pferdewagen gleich, gezogen sind von zwei starken Kräften, der Begierde und dem Eifer. Das Pferd der Begierde vertritt unsere Triebe, die befriedigt werden wollen, unsere Gelüste, die auf Lust aus sind, und unsere Wünsche, die erfüllt sein wollen. Es ist das Lustprinzip in uns. Das Pferd des Eifers vertritt das, was wir für gut und richtig halten. Unsere Freundschaft zu Sachen und Dingen, unsere Überzeugungen über das Gute und Schlechte. Die Vernunft vertritt die Selbstkontrolle in uns, das geistige Moment der Überlegung, mit Hilfe dessen wir unser Begehren und unser Eifer steuern können, zügeln und bremsen. Ist der Steuermann des Pferdewagens schwach, dann laufen die Pferde wie wild, sie werden verrückt und der Wagen kommt vom Weg ab. Übernimmt das Pferd der Begierde, dann haben wir einen Menschen vor uns, der nur nach dem Lustprinzip handelt. Wir nennen einen solchen Menschen einen Hedonisten. Hedonisten streben nach der Maximierung von Genuss, Lust und Freude. Sie leben von Schokoladentafel zu Schokoladentafel, von Chipstüte zu Chipstüte, von Einkaufsbummel zu Einkaufsbummel, von einer Bettgeschichte zur nächsten Bettgeschichte. Lust ist nämlich leicht enttäuscht und gelangweilt, weshalb die nächste Schokoladentafel größer und die andere Bettgeschichte immer interessanter sein muss. Hedonisten steigern ihre Lust, nach oben kennen sie keine Grenze. Ungezügelte Lust, sagt Platon, ist der sichere Weg, vom Weg abzukommen. Man muss lernen, dieses Pferd zu lenken und zu zügeln. Aber es geht nicht ohne die Lust. Ohne das Streben der Begierde würde ich mich gar nicht erst bewegen. Nur mit Vernunft allein überlebt niemand. Meinem Hunger nachgeben, meinen Durst löschen und anderen Gelüsten einen Raum geben, das ist klug. Alles hat einen rechtmäßigen Ort und eine richtige Zeit im Leben. Etwas Freiraum und Auslauf braucht dieses Pferd, aber Freilauf, das darf es nicht bekommen. So auch beim Pferd des Eifers. Der Eifer in uns macht uns streben und handeln. Ereifere ich mich für eine politische Idee etwa, sagen wir soziale Gerechtigkeit, dann gehe ich dafür auf die Straße. Mein Denken, mein Planen, mein Leben kann ich dieser Idee verschreiben. Sie kann so überwertig werden, dass mein Leben ganz dieser Idee untergeordnet wird. Dann bin es nicht mehr ich, der meinen Wagen lenkt, sondern es ist der Eifer, der ihn zieht. So ist es zum Beispiel auch beim Eifer für den Verein. Ich kann als Fan alles dafür geben, dabei zu sein, mich zu engagieren, mich mit anderen über den Verein auszutauschen und so weiter. Aber auch dieser Eifer kann krankhaft werden. Er kann mich ablenken von anderen Zielen und Pflichten in meinem Leben. Eifer ist das Streben in uns, das wir fühlen, wenn wir von etwas ganz stark überzeugt sind. Eifer ist das Feuer in unserer Brust, das uns rasend machen kann. Eifern wir für eine Idee, dann streben wir nach ihrer Verwirklichung. Manche eifern für die Wahrheit, andere für den Frieden. Die Gefahr des Eifers ist die Überwertigkeit. Mancher, der für die Gerechtigkeit eiferte, ist schon ungerecht geworden. Manchmal sind die stärksten Befürworter einer Idee ihre größten Feinde. Die, die die Freiheit als europäische Idee verteidigen, schränken gerne Freiheiten ein. Ihr Eifer für eine gute Welt verführt sie zu schlechten Taten. Auch das Pferd des Eifers muss gesäumt werden. Man muss es zügeln, es in eine Bahn bringen. Gesunder Eifer bringt uns nach vorn. Krankhafter Eifer lässt uns das rechte Maß vergessen und macht uns rasend vor Tatkraft. Der Pferdelenker ist das zentrale Steuerelement, das auf die Triebkräfte Begierde und Eifer angewiesen ist. Ein verständiger Mensch ohne diese Kräfte ist eine jämmerliche Gestalt. Man kann nicht ohne Eifer und Begierde. Welchen Ort der Eifer und die Begierde im Leben haben, ist eine Frage des überlegten Ausprobierens. Grundsätzlich aber muss der ganze Wagen gelenkt werden. Der Lenker muss die Pferde und den Weg, der vor ihm liegt, überblicken. Er muss alles im Auge behalten. Er muss ein Ziel vorgeben und das Tempo bestimmen. Das macht die Vernunft. Platons Philosophie ist auch eine Philosophie der Harmonie. Die Harmonie der Seele besteht im Herstellen einer Ordnung. Die Vernunft ist die Kraft der Selbststeuerung. Wer seine Impulse, Triebe, seine Bedürfnisse, sein Wünschen und sein Streben der Kontrolle der Vernunft unterwirft, der kontrolliert sich ganz und gar. Arten der Selbstkontrolle nennt Platon Tugenden. Tugenden sind eingeübte Arten, eine Balance zu finden zwischen vernünftigen Zielen und der angemessenen Berücksichtigung von Eifer und Begierde.